was bist du hart geworden? Wo kein Heute ist, findest du auch kein Morgen. Passiert dir nur im Dunkeln, Gefühle erwachen, wenn Neonglitter funkeln. Und du, mein Freund, was bist du hart geworden? Wo kein Heute ist, findest du auch kein Morgen. Wo der Wahnsinn regiert und normal ist der Spießer da nicht marschiert, wo Leute sich für Menschen halten, weil sie täglich tausend Knöpfchen schalten. Und die Kinder, was seid ihr alt geworden? Wenn's kein Heute gibt, gibt es auch kein Morgen.